Den Tod verdrießt es sehr, Elisabeth am Wiener Hof zu sehen. Schließlich ist er abgeblitzt, man kann seinen Groll verstehen. Drum, wenn trotz Milch und Honig ihr das Leben hier nicht schmeckt, dann könnte es durchaus möglich sein, dass er dahinter steckt. Im ersten Ehejahr lässt sie der Kaiser viel allein. Was tut ihr Papa Guy, hat immer für sie Zeit. Im zweiten Ehejahr kriegt sie ihr erstes Töchterlein. Pflichten prompt befreit. Wo ist meine Kleine? Ich nehme mich ihrer an. Ich will mein Kind wieder haben. Du siehst es an und wann. Ohne mich zu fragen, tauften sie es Sophie. Ausgerechnet ihren Namen. Ich kümmere mich um sie. Franz Josef, deine Mutter. Noch fehlt mich ein Wort. Jetzt hat sie mein Kind gestohlen. Sprich ein klares Wort. Beruf dich nur, mein Engel. Mama weiß, was sie tut. Mit Kindern viel Erfahrung und sie meint es gut. Ich verstehe, du stellst dich. Ich will keinen Streit. Gegen mich? Versteh mich doch. Ich kann nicht anders. Mein Kind. Ich will mein Kind. Im dritten Ehejahr kommt wieder eine Tochter an. Die Mutter heult umsonst. Wird requiriert. Und langsam wird ihr klar, dass sie nur was erreichen kann. Wenn man von ihr was will und sie den Preis diktiert. Auch deine Schönheit kann uns politisch nützlich sein. Komm mit nach Ungarn, setz deinen Zauber für mich ein. Gib mir die Kinder wieder, die man mir nahm. Setz meine Gegner matt durch deinen Charme. Ich reise nur mit den Kindern, hol sie zuerst zurück. Dann will ich dich gern begleiten im Dienst der Politik. Die Reise ist kein Ausflug, die Kinder sind noch zu klein. Solange sie nicht bei mir sind, heißt meine Antwort nein. Gott, ich begreif dich nicht, aber bitte. Du sollst deinen Willen haben. So reicht's im vierten Ehejahr samt den zwei Kindern das Kaiserpaar nach Ungarn, wo jemand auf sie wartet. Sie wissen schon, wer. Oder?